Und vergessen wir nicht, dass ein Verräter sich manchmal selbst verrät und etwas Gutes tut, das er nicht beabsichtigt. Kommt vor. Manchmal. Gute Nacht. Mit braunem Abenddämmerlicht und die Menschen, die dank Faramirs Rückkehr vorübergehend Mut gefasst hatten, verloren ihn wieder. Die geflügelten Schatten wurden an diesem Tag nicht gesehen. Doch dann und wann kam von hoch oben über der Stadt ein schwacher Schrei, und viele, die ihn hörten, empfanden nur noch einen flüchtigen Schauder, während manche weniger Beherzte bebten und klagten. Und schon war Faramir wieder fort. »Sie gönnen ihm keine Ruhe«, murrten manche. »Der Herr verlangt zu viel von seinem Sohn. Jetzt muss er für zwei herhalten, für sich und für den Bruder, der nicht wiederkehrt.« Und immer schauten die Leute nach Norden aus und fragten sich, »Wo bleiben nur die Reiter von Rohan?« Tatsächlich hatte Faramir die Stadt nicht aus eigenem Ermessen verlassen. Aber der Statthalter beherrschte die Ratsversammlung, und an diesem Tag war er nicht dazu aufgelegt, sich anderen zu beugen. Früh am Morgen war der Rat einberufen worden. Alle Hauptleute waren der Ansicht, dass ihre Streitkräfte angesichts der Gefahr von Süden zu schwach seien, um von sich aus einen Angriff zu unternehmen. Es sei denn, die Reiter von Rohan kämen vielleicht noch. Einstweilen könnten sie nur die Mauern bemannt halten und abwarten. »Aber«, sagte Denethor, »wir sollten die äußeren Verteidigungsanlagen nicht leichtfertig preisgeben. Die Ramas, die mit so viel Mühe erbaut wurde. Und den Flussübergang muss der Feind teuer erkaufen. In ausreichender Stärke für einen Angriff auf die Stadt übersetzen kann er nicht nördlich von Kalrandros wegen der Sümpfe. Und auch nicht im Süden, nach Lebenin hin, weil die Breite des Flusses dort viele Boote erfordern würde. Den Hauptstoß wird er in Osgiliath führen, wie beim letzten Mal, als Boromir ihm den Übergang verwehrte. Das war nur eine Probe, sagte Faramir. Heute können wir vielleicht dem Feind beim Übergang das Zehnfache unserer eigenen Verluste abfordern und dennoch den Handel bereuen. Denn er kann es sich eher erlauben, ein ganzes Heer zu verlieren, als wir eine Kompanie. Und für unsere Leute auf so weit vorgeschobenem Posten würde der Rückzug gefährlich, wenn der Feind den Übergang einmal erzwungen hätte. »Und Kalrandros«, sagte der Fürst von Dol Amroth, »die Insel muss auch gehalten werden, wenn wir Osgiliath verteidigen wollen. Vergessen wir nicht die Gefahr von der linken Seite. Die Rohirrim werden vielleicht kommen, vielleicht nicht. Aber Faramir hat uns von großen Streitkräften berichtet, die durchs Schwarze Tor gezogen sind. Nicht nur ein Heer könnte von dort vorstoßen und nicht nur gegen einen der Übergänge. Vieles muss gewagt werden im Krieg, sagte Denethor. Kalrandros ist bemannt und mehr Leute kann ich nicht so weit fortschicken. Aber ich werde den Fluss und den Pelennor nicht kampflos preisgeben. Nicht, wenn hier noch ein Feldhauptmann ist, der den Mut hat, den Willen seines Herrn auszuführen. Da schwiegen sie alle. Schließlich sagte Faramir, »Ich sträube mich nicht gegen deinen Willen, Vater. Da du Boromirs beraubt bist, werde ich gehen und an seiner Stelle tun, was ich kann, wenn du es befiehlst.« »Ich befehle es«, sagte Denethor. »Dann lebe wohl«, sagte Faramir. »Aber sollte ich zurückkehren, denke besser von mir.« »Das hängt von der Art deiner Rückkehr ab«, sagte Denethor. Zuletzt, ehe Faramir nach Osten ritt, sprach Gandalf mit ihm. »Wirf nicht leichtfertig oder erbittert dein Leben weg«, sagte er. »Du wirst hier noch gebraucht. Für anderes als den Krieg. Dein Vater liebt dich, Faramir, und wird sich zuletzt noch daran erinnern. Lebe wohl.« So war nun der Herr Faramir wieder fort, mit einem Trupp von Männern, die ihm freiwillig folgten oder die anderswo abkömmlich waren. Von den Mauern spähten manche durch das Halbdunkel zu der Trümmerstadt hin und hätten gern gewusst, was dort geschah, denn sehen konnte man nichts. Und wie schon seit langem schauten andere gen Norden und rechneten die Wegstunden aus, die Theoden von Rohan zurücklegen müsste. »Ob er kommen wird? Ob er sich unseres alten Bündnisses erinnert?« sagten sie. »Ja, er wird kommen«, sagte Gandalf, »und wenn es zu spät sein sollte. Aber bedenkt, frühestens vor 2 Tagen kann ihn der rote Pfeil erreicht haben, und von Edoras bis hierher ist es ein schönes Stück Weges. Nacht, ehe Nachrichten kamen. Von den Flussübergängen kam in Eile einer geritten und meldete, ein Heer aus Minas Morgul rücke heran und nähere sich schon aus Gilead. Regimenter aus dem Süden seien hinzugestoßen, große, gräueltätige Haradrim. Und wir haben erfahren, sagte der Bote, dass der schwarze Feldherr wieder den Oberbefehl hat. Und die Furcht geht ihm über den Fluss voraus. Mit diesen nichts Gutes verheißenden Worten ging Pippins dritter Tag in Minas Tirith zu Ende. Wenige fanden Ruhe, denn nun war nicht mehr viel Hoffnung, und selbst Faramir würde die Übergänge nicht lange halten können. Am nächsten Tag drückte die Dunkelheit, obwohl sie nicht weiter zunahm, den Menschen immer schwerer aufs Gemüt, und das Grauen packte sie mächtig. Die schlechten Nachrichten ließen nicht lange auf sich warten. Der Feind hatte den Übergang über den Anduin erkämpft. Faramir zog sich zur Mauer um den Pelennor zurück und sammelte seine Männer in den Wehrtürmen am Dammweg. Aber er hatte eine 10-fache Übermacht gegen sich. Wenn es ihm überhaupt gelingt, sich über den Pelennor zurückzuretten, dann werden ihm die Feinde dicht auf den Fersen sein, sagte der Meldereiter. Sie haben den Übergang teuer erkaufen müssen, aber nicht so teuer, wie wir gehofft hatten. Sie hatten alles gut vorbereitet. Jetzt wissen wir, dass sie seit langem in Ost-Osgiliath eine große Anzahl Flöße und Boote gebaut haben. Sie kamen herüber wie Heuschreckenschwärme. Aber vor allem mit dem schwarzen Feldherrn werden wir nicht fertig. Kaum einer hält auch nur dem Gerücht stand er nahe. Seine eigenen Leute zittern vor ihm und würden sich selbst umbringen, wenn er es befehle. »Dann werde ich dort dringender gebraucht als hier«, sagte Gandalf. Er ritt gleich los und bald verschwand er als silbriger Punkt in der Ferne. Und die ganze Nacht stand Pippin allein und schlaflos auf der Mauer und schaute nach Osten. Die Morgenglocken, ein Hohn in dem trüben Dunkel, waren kaum verklungen, als er im Osten Feuer aufblitzen sah, an Stellen, wo sich die Mauer um den Pelennor befinden musste. Die Wachtposten schrien laut, und alle Männer in der Stadt traten unter Waffen an. Immer noch sah man hier und da einen roten Blitz, und langsam drang dumpfes Krachen und Poltern durch die dicke Luft. »Sie haben die Mauer eingenommen«, riefen die Leute. »Sie sprengen Breschen hinein! Sie kommen!« »Wo ist Faramir?« rief Beregond bestürzt. »Sagt bloß nicht, er ist gefallen!« Die ersten Nachrichten brachte Gandalf. Mit einer Handvoll Reiter kam er um die Mitte des Vormittags als Geleitschutz für eine Wagenkolonne. Sie brachte die Verwundeten, alle, die man aus den Trümmern der Wehrtürme hatte bergen können. Sofort ging er zu Denethor. Der Statthalter saß nun in einer Kammer hoch über dem Saal des Weißen Turms, Pippin zur Seite, und bohrte seine düsteren Blicke durch die trüben Fenster nach Norden, Süden und Osten, als könne er die Schatten des Verhängnisses, die ihn einkreisten, durchdringen. Nach Norden blickte er zumeist, und manchmal hielt er ganz still und horchte, als ob eine alte Geheimkunst seinen Ohren den Donner der Hufe auf den fernen Ebenen vernehmlich machte. »Ist Faramir gekommen?« fragte er. »Nein«, sagte Gandalf. »Er war noch am Leben, als ich ihn verließ. Aber er ist entschlossen, bei der Nachhut zu bleiben, damit der Rückzug über den Pelennor nicht in kopflose Flucht übergeht. Vielleicht kann er seine Mannen lange genug beisammen halten, aber ich bezweifle es. Der Feind, dem er gegenübersteht, ist zu groß für ihn. Denn einer ist gekommen, den ich hier zu treffen befürchtete.« »Doch nicht der dunkle Herrscher?« rief Pippin, der vor Schreck vergaß, was sich hier für ihn gehörte. Denethor lachte bitterlich. »Nein, der noch nicht, Herr Peregrin. Der kommt erst, wenn alles entschieden ist, um seinen Triumph über mich auszukosten. Für sich kämpfen lässt er andere. So machen's alle Großen, wenn sie gescheit sind, Herr Halbling. Warum säße ich sonst hier in meinem Turm und grüble, beobachte, warte ab und lasse sogar meine Söhne sich aufreiben? Denn eigentlich kann ich noch die Klinge führen.« zerrissenes schwarzes Gewand auseinander. Und siehe da, er trug darunter ein Kettenhemd und am Gürtel ein langes Schwert mit großem Heft und einer schwarz-silbernen Scheide. »So geh und steh ich«, sagte er, »und seit vielen Jahren schlafe ich auch so, damit der Körper mit zunehmendem Alter nicht schlaff und feige wird.« Doch der furchtbarste von allen Feldherren des Herrschers von Barad-dûr hat sich nun schon eurer Außenmauern bemächtigt, sagte Gandalf. König von Angmar war er einst, ein Hexenmeister, Ringgeist, Oberster der Nazgûl, ein Speer des Schreckens in Saurons Hand, ein Schatten der Verzweiflung. »Dann hattest du ja einen ebenbürtigen Gegner, Mithrandir«, sagte Denethor. »Meinerseits weiß ich längst, wer als oberster Feldherr die Heere des dunklen Turms befehligt. Ist das alles, was du mir sagen wolltest? Und bist du deshalb zurückgekommen? Oder kann es sein, dass er dir über war?« Pippin bebte, weil er befürchtete, Gandalf könnte sich zu einem Wutanfall hinreißen lassen, aber seine Sorge war unnötig. »Das könnte sein«, antwortete Gandalf ruhig, »aber zur Kraftprobe zwischen uns ist es noch nicht gekommen. Und wenn die alten Sprüche stimmen, dann wird er nicht von eines Mannes Hand fallen. Und welches Schicksal ihn erwartet, ist den Weisen verborgen. Doch wie dem auch sei, der Feldherr der Verzweiflung drängt sich noch nicht nach vorn, sondern ganz nach der Klugheitsregel der Großen, wie ihr sie eben genannt habt, befehligt er von hinten heraus und treibt seine Knechte rasend vor sich her. Doch nein, gekommen bin ich, um die Verwundeten zu schützen, die noch geheilt werden können. Die Ramas ist weit und breit durchbrochen, und bald wird das Morgul-Heer an vielen Stellen eindringen. Und ich bin vor allem gekommen, um euch dies zu sagen. Bald werden wir eine Schlacht auf den Feldern haben. Ein Ausfall muss vorbereitet werden. Schickt die Berittenen aus. Auf sie können wir für kurze Zeit etwas Hoffnung setzen, denn in dieser einen Hinsicht ist der Feind schlecht gerüstet. Er hat wenige Reiter. Und wir haben auch nicht viele. Jetzt käme Rohan im rechten Augenblick, sagte Denethor. Vorher werden wir wohl noch andere Ankömmlinge sehen, sagte Gandalf. Flüchtlinge aus Kairandros sind eingetroffen, die Insel ist gefallen. Ein zweites Heer ist vom Schwarzen Tor gekommen und setzt im Nordosten über den Fluss. Manche haben dich schon bezichtigt, Mithrandir, ein schadenfroher Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, sagte Denethor. Doch was du sagst, ist mir nicht neu. Ich weiß es seit gestern Abend. Und auch an den Ausfall hatte ich schon gedacht. Gehen wir hinunter. Schließlich sahen die Zuschauer auf den Mauern den Rückzug der Kompanien von den Außenbefestigungen. Zuerst kamen kleine Gruppen erschöpfter und oft auch verwundeter Männer in aufgelöster Ordnung, manche aus Leibeskräften rennend, als würden sie verfolgt. Weiter ostwärts, in einiger Entfernung, flackerten Feuer, und nun schienen sie hier und da über die Ebene zu kriechen. Häuser und Scheunen brannten. Dann sah man von vielen Stellen kleine rote Flammenbäche ausgehen, die sich eilig durch die Dunkelheit schlängelten und alle auf die breite Straße zustrebten, die vom Stadttor nach Osgiliath führte. »Der Feind«, murmelten die Beobachter, »der Damm ist gefallen, und da kommen sie jetzt durch die Breschen geströmt. Anscheinend haben sie Fackeln. Wo sind nur die unsrigen?« Der Stunde nach rückte nun der Abend heran, und das Licht war so schwach, dass selbst die Weitsichtigen auf der Zitadelle kaum mehr etwas auf den Feldern deutlich erkennen konnten, abgesehen von den sich stetig vermehrenden Bränden und den Flammenreihen, die immer länger wurden und immer schneller näher kamen. Endlich, weniger als eine Meile vor der Stadt, kam ein leidlich geordneter Menschenhaufen in Sicht, der noch geschlossen marschierte, nicht rannte. Die Beobachter hielten den Atem an. »Das muss Faramir sein«, sagten sie. »Er kann Mensch und Tier bemeistern. Er wird es schaffen.« Nun war die Schar keine 400 Schritt mehr entfernt. Aus dem Dunkel dahinter galoppierte ein kleiner Reitertrupp heran, alles, was von der Nachhut noch übrig war. Noch einmal machten sie kehrt und stellten sich den nahenden Flammenreihen entgegen. Dann plötzlich gab es ein wildes Geschrei und Getöse. Feindliche Reiter preschten heran. Die Flammenreihen wurden zu Sturzbächen. Eine Rotte fackelschwingender Orks nach der anderen und wilde Südländer unter roten Fahnen stürmten vor, aus rauen Kehlen brüllend, und überholten den Rückzug. Und mit einem durch Mark und Bein dringenden Schrei stürzten aus dem dunklen Himmel die geflügelten Schatten, die Nazgul, zum Todesstoß herab. Aus dem Rückzug wurde Flucht. Schon lösten die Reihen der Menschen sich auf. Einzelne rannten kopflos hierhin und dorthin, warfen die Waffen weg, brüllten auf vor Angst, stürzten zu Boden. Und dann erschallte eine Trompete von der Zitadelle, und endlich gab Denethor den Ausfall frei. Im Schatten des geöffneten Tors und draußen am Fuß der hohen Mauern hatten sie auf sein Signal gewartet. Alle Berittenen, die noch in der Stadt waren. Nun trabten sie an, formierten sich, gingen in Galopp über und stürmten mit einem lauten Schlachtruf vorwärts. Und von den Mauern kam ein Ruf zur Antwort. Zuvorderst ins Feld ritten die Schwanenritter von Dol Amroth mit ihrem Fürsten und seinem blauen Banner an der Spitze. »Amroth für Gondor«, riefen sie. »Amroth zu Faramir!« Wie Blitz und Donner prallten sie auf die Feinde zu beiden Seiten der Rückzugsschar. Aber ein Reiter, schnell wie der Wind durchs Gras streicht, war ihnen allen voraus. Schattenfell trug ihn, und er schimmerte wieder in unverhülltem Glanz, und von seiner erhobenen Hand ging ein Lichtstrahl aus. Kreischend flatterten die Nazgul davon, denn der Feldherr war noch nicht gekommen, der es mit dem weißen Feuer dieses Feindes aufnehmen konnte. Die Morgul-Scharen, die sichere Beute schon vor Augen und nun unversehens von der vollen Wucht der Attacke getroffen, lösten sich auf und zerstoben wie Funken in einem Sturm. Jubelnd machten die Männer von den Wehrtürmen kehrt und metzelten ihre Verfolger nieder. Jäger wurden zu Gejagten, der Rückzug wurde zum Gegenstoß. Das Schlachtfeld war übersät mit erschlagenen Orks und Menschen. Und von den weggeworfenen Fackeln, die in wirbelnden Qualmschwaden ausbrannten, stieg ein beißender Gestank auf. Die Reiterei setzte nach. Aber Denethor ließ sie nicht weit vorstoßen. Obwohl der Feind zum Halten gebracht und für den Augenblick sogar zurückgeschlagen war, strömten doch neue Streitkräfte in großer Zahl von Osten heran. Wieder erschallte die Trompete, diesmal mit dem Rückzugssignal. Die Reiterei von Gondor hielt. Von ihr abgeschirmt konnten die Außenkompanien sich neu formieren. Nun kamen sie in Reih und Glied zum Tor marschiert. Erhobenen Hauptes traten sie ein. Und die Leute in der Stadt betrachteten sie voll Stolz und begrüßten sie mit Hochrufen. Und doch wurde ihnen bang ums Herz. Denn die Kompanien waren entsetzlich zusammengeschmolzen. Ein Drittel seiner Mannen hatte Faramir verloren. Und wo war Faramir selbst? Er kam als letzter von allen. Seine Mannen schritten durchs Tor. Die Berittenen kehrten zurück mit dem Banner von Dol Amroth und dem Fürsten als Nachhut. Und in den Armen hielt der Fürst vor sich auf dem Pferd seinen Vetter Faramir, Denethors Sohn, so wie man ihn auf dem Schlachtfeld gefunden hatte. »Faramir! Faramir!« riefen die Menschen und weinten auf offener Straße. Er aber gab keine Antwort. Und so trug man ihn die gewundene Gasse hinauf zur Zitadelle und zu seinem Vater. Als die Nazgul schon dem Angriff des Weißen Reiters auswichen, kam noch ein Pfeil geflogen. Und Faramir, der eben einen berittenen Helden aus Harad in Schach hielt, war zu Boden gestürzt. Nur die Attacke der Ritter von Dol Amroth hatte ihn davor bewahrt, von den roten Südlandschwertern zerhackt zu werden. Fürst Imrahil brachte Faramir in den Weißen Turm, und er sagte, »Euer Sohn ist nun zurückgekehrt, Herr, von großen Taten.« Und er berichtete von allem, was er gesehen hatte. Denethor aber stand auf, blickte seinem Sohn ins Gesicht und schwieg. Er ließ in seiner Kammer ein Bett herrichten und Faramir hineinlegen, dann schickte er alle fort. Er selbst aber stieg in die geheime Kammer an der Spitze des Turms hinauf, und viele, die zu dieser Zeit emporblickten, sahen einen fahlen, flackernden Lichtschein, der eine Weile durch die schmalen Fenster hinausdrang, bis er nach einem hellen Aufblitzen erlosch. Und als Denethor wieder hinunterkam, trat er zu Faramir und setzte sich an sein Bett, Sein Gesicht war grau, totenähnlicher als das seines Sohnes. Belagert und von Feinden umringt. Die Ramas, die Außenmauer, war durchbrochen und der ganze Pelennor dem Feind preisgegeben. Die letzte Meldung von draußen brachten die Männer, die auf der Nordstraße geflohen kamen, kurz bevor das Stadttor geschlossen wurde. Sie waren ein Rest der Wache an der Stelle, wo der Weg von Anorien und Rohan ins Stadtland einmündete. Ingold führte sie an. Derselbe, der Gandalf und Pippin vor noch nicht 5 Tagen eingelassen hatte, als der Morgen noch Hoffnung und den Sonnenaufgang brachte. »Nichts zu melden von den Rohirrim«, sagte er. »Rohan kommt jetzt nicht. Oder wenn es kommt, wird es uns nichts nützen.« Das neue Heer, von dem wir Nachricht hatten, kam zuerst, wie es heißt, über Andros. Es ist stark. Einige Bataillone Orks des Auges und unzählige Kompanien Menschen von einer Art, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Nicht groß, aber breit und stark, bärtig wie Zwerge und mit großen Äxten bewaffnet. Aus irgendeinem wilden Land im weiten Osten kommen sie, nehmen wir an. Sie halten die Straße nach Norden besetzt. Und viele sind nach Anorien hineingezogen. Die Rohirrim können gar nicht kommen. Das Stadttor wurde geschlossen. Die ganze Nacht hörten die Posten auf den Mauern die Feinde rumoren, die draußen herumstreiften, Felder und Bäume in Brand steckten und jeden Menschen in Stücke hackten, den sie antrafen, auch wenn er schon tot war. Wie viele über den Fluss gesetzt hatten, ließ sich im Dunkeln nicht ausmachen. Doch als der Morgen oder sein blasser Schatten über die Ebene schlich, wurde klar, dass selbst die schlimmsten Befürchtungen während der Nacht kaum übertrieben gewesen waren. Auf der Ebene wimmelte es von aufmarschierenden Truppen, und soweit das Auge im Dämmerlicht reichte, wuchsen rings um die belagerte Stadt wie stinkende Krebsgeschwüre große Zeltlager, schwarz oder dunkelrot aus dem Boden. Emsig wie Ameisen machten die Orks sich ans Graben, Reihen von tiefen Gräben zogen sie in einem großen Ring um die Stadt, knapp außer Bogenschussweite von den Mauern, und jeder Graben wurde mit Feuer gefüllt. Doch wie es entzündet oder genährt wurde, ob durch Hand oder Teufelswerk, konnte man nicht sehen. Den ganzen Tag schritten die Arbeiten voran, während die Menschen von Minas Tirith zuschauten, ohne sie behindern zu können. Und hinter jedem Grabenstück, sobald es fertig war, sahen sie große Wagen heranfahren, und bald kamen weitere Trupps der Feinde, die im Schutze der Gräben rasch große Wurfmaschinen aufstellten. Auf den Stadtmauern gab es keine Maschinen, die groß und weittragend genug waren, um die Arbeiten zu stören. Zuerst lachten die Menschen und zeigten wenig Furcht vor solchen Geräten. Die Hauptmauer der Stadt war überaus hoch und wunderbar dick, denn sie war schon zu einer Zeit erbaut worden, als die Kunst und Tüchtigkeit der numenorischen Baumeister im Exil noch nicht geschwunden waren. Und die Außenwand glich der des Orthanc-Turms, hart, dunkel und glatt, unangreifbar für Stahl oder Feuer, unzerstörbar, es sei denn durch eine Erschütterung, die den Boden selbst aufrisse, auf dem sie stand. »Nein«, sagten die Leute, »und wenn der Namenlose selbst käme, könnte er doch hier nicht eindringen, solange wir noch am Leben sind.« Aber manche antworteten, »Solange wir am Leben sind? Aber wie lange sind wir das? Er hat eine Waffe, die seit Anbeginn der Welt schon viele Festungen erobert hat. Den Hunger. Alle Straßen sind uns versperrt. Rohan wird nicht kommen.« Und die Maschinen verschwendeten kein Geschoss an die unbezwingliche Mauer. Es war kein Straßenräuber und kein Orkhäuptling, der den Angriff auf Mordors stärksten Feind befehligte. Ein starker, böser Verstand leitete das Vorgehen. Kaum waren die großen Schleudern unter viel Geschrei und mit knarrenden Seilen und Winden aufgebaut, da begannen sie auch schon, ihre Geschosse so wunderbar hoch über die Mauer hinwegzuwerfen, dass sie mit dumpfem Krachen im ersten Ring der Stadt niedergingen. Und irgendeine geheime Kunst ließ viele von ihnen nach dem Sturz in Flammen auf. Mauer große Feuergefahr, und alle, die irgend entbehrlich waren, mussten helfen, die Brände zu löschen, die an vielen Stellen ausbrachen. Dann hagelten zwischen den größeren Geschossen andere, weniger zerstörerische, aber noch entsetzlichere herab. Überall in den Straßen und Gassen hinter dem Tor prasselten sie nieder, kleine, runde Kugeln, die sich nicht entzündeten. Doch wenn die Leute hinzuliefen, um zu sehen, was es sein mochte, schrien sie auf oder weinten. Es waren die Köpfe all derer, die in den Kämpfen bei Osgiliath, an der Ramas oder auf den Feldern gefallen waren. Es schmerzte sie anzusehen. Denn obwohl manche zerschmettert und entstellt oder wüst verstümmelt waren, ließen sich bei vielen doch die Gesichtszüge erkennen. Sie schienen unter Qualen gestorben zu sein. Und alle trugen das böse Zeichen des lidlosen Auges eingebrannt. Und so sehr man sie verunstaltet und geschändet hatte, geschah es doch oft, dass einer das Gesicht eines Mannes wieder sah, den er kannte, und der einmal stolz unter Waffen